és jó utat kívánok neked! To me it Friday's Dillies! Köszönöm szépen! Oberaber, über, ober, ammergau! Oderaber, über, unter, ammergau! Oderaber, über, hopp, nicht kommt, ist nicht gewiss! Köszönöm szépen! Kedves tőlem! Der Kar, der Kar, der Moik, Moik, Moik! Der Schwift, der Schwerz, der Zeug, Zeug, Zeug! Und dann gibt er richtig Gas, Gas, Gas! Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß, Spaß, Spaß!